Die Radio Wissen. Schaum oder Hase? Wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie high die Deutschen sind, dann jetzt mal schön die Läucherchen aufstellen, denn die Zahlen des Global Drug Survey 2015 sind da. Das ist die größte weltweit anonyme Umfrage zum Drogenkonsum. 100.000 Menschen aus 21 Ländern haben mitgemacht und was können wir sagen? Die Deutschen sind sehr, sehr auskunftsfreudig. Ein Drittel davon kam tatsächlich aus Deutschland, dieser Teilnehmer, und aufgerufen zu dieser großen Umfrage hatte ein Expertenteam um den britischen Suchtexperten Adam Winstock zusammen mit Medienpartnern. Die Deutsche Zeit war zum Beispiel dabei. Der Guardian, die Huffington Post und die französische Libération. Ja, und die haben ihre Leser dann tatsächlich nach ihrem Sauf-, Kiff- und Sniff-Verhalten und sonstigen Rauschgewohnheiten befragt. Martina Schulte hat sich die Zahlen genauer angeschaut. Was ist denn dabei rausgekommen? Also ich habe mir die deutschen Zahlen mal genauer angeschaut und die beliebteste Droge ist zunächst mal wenig überraschend eine legale Droge, und zwar Alkohol. 98% der Befragten haben sich schon mal besoffen und jetzt mal gut zuhören, das ist gefährlicher als der Konsum illegaler Drogen. Der Psychopharmakologe David Nutt vom britischen Scientific Committee on Drugs, der hat nämlich für 20 Drogen ein Ranking nach ihrer Schädlichkeit für den Konsumenten erstellt, das hat Zeit Online damit verlinkt. Und hier liegt Alkohol hinter Crack, Heroin und Crystal Meth auf dem 4. Platz. Es ist also gefährlicher als Kokain, Amphetamin, LSD oder Haschisch. Und ich bin mir sicher, wenn es jetzt gerade in irgendeinem Labor erfunden worden wäre und neu auf den Markt käme, dann würde es sofort verboten. Zweitbeliebteste legale Droge, Tabak, ist zwar out, aber über 50% haben im Jahr vor der Umfrage trotzdem noch geraucht. Tabak und Alkohol, beides legal. Wie sieht es mit den illegalen Drogen aus? 76%, um genau zu sein, hat auch schon mal illegale Drogen ausprobiert. Am beliebtesten ist Cannabis. Das haben die Hälfte der Befragten schon mal, wie meine Mutter jetzt sagen würde, gespritzt. 3/4 der Leute kifft dabei aus Spaß und nur knapp 20% haben gesagt, dass sie damit auch hin und wieder Schmerzen behandeln. Cannabis ist ungefährlicher als Alkohol, sagt wieder unser Drogenforscher. Nur 1% der kiffenden deutschen Teilnehmer des Global Drug Survey mussten sich schon mal vom Notarzt behandeln lassen. Die meisten hatten vorübergehend Angstzustände und Wahnvorstellungen. Und liebe Kinder, ja, es kann süchtig machen und man sollte, schreibt Zeit Online, es lieber pur als mit Tabak rauchen, ist gesünder. So, wie sitzt bei Pulver und wie sieht es bei Pillen aus? 12% der Befragten nehmen Amphetamine, 9% Koks und zahlen dafür im Durchschnitt 71 Euro für das Gramm. Das reicht für insgesamt 12 Lines. Die haben wirklich alles gefragt, ja, die oder? Haben alles, die haben alles gefragt. Es ist wirklich echt interessant. LSD kam unter den Befragten nur auf erstaunliche 5%. Sehr beliebt hingegen weiterhin die Partydroge Ecstasy, also MDMA. 16% haben die im Jahr vor der Umfrage, also 2014, noch genommen. Und hier kommt dieser Pharmakologe und Drogenforscher David Knapp wieder zu einem echten crazy Vergleich, wenn man nämlich die Risiken von Ecstasy einer anderen Sucht gegenüberstellt, und zwar dem Reiten. Reiten? Ja. Dann also Reiten auf Pferden. Genau. Kann süchtig machen. Dann stellt man fest, beides verändert die Psyche auf ähnliche Weise. Beide Lager, also die Reiter und die Ecstasy-Nehmer, sind euphorisiert und entspannt durch ihre Droge sozusagen. Und David Nutt sagt jetzt, Zitat, verursacht Reiten sogar häufiger direkte Schäden als MDMA. In einem von 350 Reitepisoden kommt es mitunter zu Gedächtnisverlust oder Persönlichkeitsveränderung, aber nur in einem von 1000 MDMA-Episoden Stürze und Unfälle zu Pferd führen noch häufiger zum Tod als durch Ecstasy. Das hört sich wirklich unglaublich an. Ja, die Zeit Online, ne? Zeit Online und David Nutt, genau. Der Drogenexperte. So, was ist mit dem Rest? Ja, ziemlich abgeschlagen, Lachgas, nur 3%. Die in homosexuellen Kreisen eigentlich meiner Erfahrung nach ziemlich beliebte Partydroge Poppers, nur 2%. Nicht erwähnt wird komischerweise Crystal Meth oder Ketamin, das auch sehr beliebt ist. Kann sein, dass es zwar abgefragt wurde, dass es aber jetzt bei Zeit Online nicht irgendwie erwähnt wurde. Ich glaube, so als Crystal Meth User gehst du einfach nicht auf zeitonline.de. Na, egal. Ich weiß nicht. Naja, jedenfalls Überraschungsdroge für mich, die gute alte Muskatnuss, die man ja bekanntlich auch rauchen kann. 15% sagen, dass sie das schon mal gemacht haben. Ja. Ja, kann man machen, ne? Ist dann so in einer Linie mit Aspirin rauchen oder diese Fäden von Bananen abziehen. Man tut ja in jungen Jahren einiges, um sich irgendwie zu branchen, ohne Geld dafür zu bezahlen. So, du, jetzt müssen wir natürlich noch fragen, wie es repräsentativ sind diese Zahlen tatsächlich? Also, wir haben ja schon gehört, eine freiwillige Umfrage. Also das ist keine repräsentative Stichprobe aus der Gesamtbevölkerung. Die Ergebnisse lassen jetzt also keine gültigen Aussagen über den Drogenkonsum bei uns zu. Die meisten Leute, die da mitgemacht haben bei dieser Umfrage, die waren eher jung, im Schnitt knapp unter 30 Jahre alt, gut ausgebildet. Mehr als die Hälfte hatte einen Job, fast ein Drittel studiert. Ich sage ja, Zeit-Online-Leser. Ja, sie leben überwiegend in deutschen Großstädten. Und man muss auch noch sagen, da diese Daten online erhoben wurden, haben natürlich auch mehr online-affine Leute mitgemacht. Außerdem wahrscheinlich auch eher Leute mit Drogenerfahrung, weil ja es explizit darum ging, sozusagen über die eigenen Rauscherfahrungen zu sprechen. Trotzdem finde ich, ist eine interessante Befragung mit vielen spannenden Details. Ich habe jetzt nur mal die Sachen rausgesucht, die ich interessant fand. Klickt echt mal rein. Wir haben sie in unserem Live-Blog verlinkt. Der Global Drug Survey, unter anderem auch mit Ergebnissen aus Deutschland, präsentiert von Martina Schulte. Wer ein bisschen genauer guckt, guckt bei uns in den Live-Blog auf dradiowissen.de unter Schaum oder Hase. Ich muss ja tatsächlich sagen, diese 3% Lachgas finde ich beeindruckend. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?